Laut Meldungen der südkoreanischen Massenmedien entfalteten das Kampfkomitee Songju gegen Thatstationierung, das Maßnahmekomitee der Bugo der Stadt Gimcheon gegen Thatstationierung, das außerordentliche Maßnahmekomitee für den Schutz der heiligen Städte von Won-Buddhismus Songju und die nationale Aktion gegen Thatstationierung in Südkorea am 18. Februar in Seoul eine Aktion gegen Thatstationierung.